you are not ready, get ready. Ah, ich hab keinen Bock mehr auf diesen gottverdammten Planeten. Überall Untote, Viecher, mein Gott, Scheißmond. Ich hab gehört, mitten im Mars gibt's die Möglichkeit, da rauszukommen. The entrance to the BFG 10,000 is just across from this facility. Ooh. This sounds like fun. You can't just shoot a hole into the surface of Mars. Ah, shut up. So, hier. Drückt den Knopf. So, let's go. Would you like me to disable the safety protocols? Ja, bitte. Ha, oh. Stopp, stopp, stopp, stopp. Und Feuer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren musikalischen Ausgabe von Kaboom, Junge. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. Hier reden wir über großartige Musik aus großartigen Videospielen, die ich euch natürlich auch vorspielen werde. Und diesmal möchte ich direkt anfangen mit einem meiner absoluten Favorites auf der ganzen weiten Welt, und zwar Assassin's Creed Black Flag. Es gibt, glaube ich, kein Assassin's Creed, was ich am liebsten gespielt habe als diesen Teil. Er ist fantastisch. Das Gameplay ist großartig. Das Schiff-Gameplay ist fantastisch. Die Musik ist herrlich. Und allgemein ist es eigentlich ist es kein Assassin's Creed. Man kann eigentlich sagen, es ist mehr ein Piraten-Game. Ho, ho, Pirat, joho. Trotzdem ist es ein sehr, sehr geiles Ding. Es hat einen fantastischen Soundtrack, der produziert wurde von Brian Taylor. Und daraus spiele ich euch jetzt das Assassin's Creed 4 Black Flag Main Theme. Viel Spaß. Als Baldur's Gate 3 angekündigt wurde, war ich schon ziemlich gehypt. Ich meine, es ist Baldur's Gate. Ich liebe Baldur's Gate. Wer die Spiele nicht kennen soll, das sind isometrische Obenansicht und das sind Rollenspiele. Fantastische, großartige Rollenspiele, laufend auf dem Dungeons und Dragons Konzept. Die sind saugut, die sind fantastisch geschrieben, die haben großartige Charaktere und natürlich auch einen fantastischen Soundtrack, der produziert und gemacht wurde von Michael Hönig. Wie gesagt, das ist eins meiner absoluten Favorites. Den zweiten Teil habe ich damals zuerst gespielt, als ich ihn mir damals aus der Bibliothek bei uns ausgeliehen habe. Ich habe gedacht, hey, was ist das? Sieht cool aus. Nehmen wir mit. Riesengroße Schachtel, probieren wir es aus. Und ich war begeistert von diesem Spiel und ich finde es bis heute ist eines der besten Teile, der besten Spiele aller Zeiten. Und aus diesem wunderbaren Spiel spiele ich euch jetzt den Track City Gates. Viel Vergnügen. Cave Story. Cave Story ist ein großartiges Spiel. Wer es nicht kennen sollte, das ist ein Metroidvania-ähnliches Jump'n'Run. Es ist ein eigentlich quasi ein Indie-Game, aber es ist ein unglaublich geniales Indie-Game. Es hat Shooter-Elemente, es hat eine sehr gute Story und es hat einen absolut großartigen, fantastischen Soundtrack, der sich mir damals einfach ins Hirn gebrannt hat. Das Schöne ist, das Spiel wurde designt und geschrieben und komponiert von Daisuke Amaya und ist einfach nur ein geniales Ding. Das Ding gibt's für Windows, Wii, DS, 3DS, für OS X, für Linux, für Nintendo Switch. Ich kann es nur empfehlen. Es ist ein Plattform-Adventure, es ist ein Metroidvania, es ist großartig, wenn ihr es irgendwo findet. Zum Beispiel die 3DS-Version. Haltet daran fest, weil das Ding ist nicht mehr bezahlbar. wie gesagt, großartiger Soundtrack und daraus spiele ich euch jetzt aus dem Cave Story Remastered Soundtrack Mimiga Village. The Dark Messiah of Might and Magic ist so ein Game, was man tatsächlich mal gespielt haben sollte. Leider ist das heutzutage so gut wie nicht mehr möglich, weil die blöde Windows-Version fast nicht mehr läuft und ich glaube, die Xbox 360-Version, ich weiß ja gar nicht, wie, habe ich glaube ich nicht ausprobiert. Auf jeden Fall ist es eine Art Action-Game in der Ich-Perspektive mit Schwertern, mit coolen Moves, mit einer sehr, sehr geilen, interessanten Story, mit einem wunderschönen Soundtrack und es ist sehr, sehr blutig auf jeden Fall, soweit ich mich noch erinnere. Man kann, glaube ich, Orks die Köpfe abhacken und Arme und Beine und so weiter. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Es war auch sehr, sehr geil. Ich hätte es gerne mal wieder gespielt, aber es ist leider, naja, dank der neuesten Windows-Version ist es leider nicht mehr möglich zu spielen. Ich sollte mir mal die 360-Variante irgendwie organisieren. Wäre schön, wenn es die im Download gäbe. Auf jeden Fall, Dark Messiah of Might and Magic ist ein großartiges Game. Spielt in der Might and Magic Mythologie und es ist, wie gesagt, ein Action-Spiel aus der Ich-Perspektive. Es ist sehr, sehr geil. Also ich find's cool. Ich fand's auch damals ganz geil. Ich hatte auch Spaß damit. Und der Soundtrack wurde produziert von Sascha Digisian und Chris Valesco. Und aus diesem tollen Spiel spiele ich euch jetzt den Track Battle for Stonehelm. Thank you. Was kommt dabei raus, wenn man Binding of Isaac mit einer Bullet Hell kreuzt? Richtig, Enter the Gungeon. Enter the Gungeon ist ein sehr, sehr, sehr, sehr geiles Game. Es ist süchtig machend. Ich habe es noch nie bis nach dem zweiten Level geschafft, weil ich entweder zu blöd bin dafür oder nicht gut genug bin dafür. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr gutes pixelmäßiges Indie-Game, in dem man von einer Obendrauf-Ansicht durch die Gegend rennt, Waffen sammelt und Leute abknallt oder also kleine Kugeln abknallt, die rumherren und auf dich ballern. Und die Endgegner sind meistens Bullet Hells, das heißt 1000 Gegenstände fliegen dir entgegen, 1000 Projektile fliegen dir entgegen, du musst einfach versuchen auszuweichen, um zu überleben. Der Soundtrack auch zu diesem Spiel ist auch sehr, sehr gut. Er wurde produziert von Adam Drucker oder besser auch bekannt als Dose One. Das ist ein amerikanischer Rapper. Und aus dem tollen Soundtrack spiele ich euch jetzt einfach Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Viel Vergnügen. Yeah. Fairy Fencer F ist, glaube ich, das seltsamste RPG, was ich je gespielt habe. Der Hauptheld denkt nur ins Fressen und ist ziemlich naiv. Die Waffen, die er mit sich rumschleppt, verwandeln sich in Waifus. Die Story dreht sich um Zeitreisen, Verrat und alles Mögliche drum und dran. Und das Kampfsystem ist eigentlich relativ standardmäßig JRPG gehalten. Es ist sehr, sehr witzig, es ist sehr, sehr cool, es ist von NIS America, also NIS America. Es ist unglaublich bescheuert und der Soundtrack wurde unter anderem produziert von Kenji Kaneko und unter anderem auch von Nobuo Uematsu, der unter anderem auch verantwortlich war für die Final Fantasy-Teile. Wie gesagt, witziges Spiel, sehr guter Soundtrack und aus diesem Game spiele ich euch jetzt das Main-Theme. Eines der schönsten, zumindest für mich, schönsten JRPGs für die PlayStation 1. Damals war das das erste Spiel, was ich beim Markus bei dem ich damals zu Besuch war, im Regal entdeckt und sogar ausprobieren durfte. Und sofort hat es mich gecatcht. Es ist ein sehr, sehr cooles RPG. Eigentlich kein JRPG, weil es kommt ja eigentlich gar nicht aus Japan. Aber dennoch, es ist ein sehr, sehr geiles RPG. Es ist sehr gut geschrieben, die Charaktere sind sehr liebenswert, die Story ist sehr gut und natürlich die Musik ist fantastisch. Die Musik wurde produziert von Noriyuki Iwadare und unter anderem ist es verantwortlich für das Space Invaders von 1990. Oder auch für die großartige Musik aus Grandia, Grandia 2, Super Smash Bros. Brawl, Anamagi, Kid Icarus, Luna und noch einige andere sehr, sehr großartige Titel. Und aus dem großartigen Grandia Soundtrack spiele ich euch jetzt das Main Theme. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Ihr wisst, ich mag weirde Games, weirde Soundtracks, weirde Filme. Schlechte Games finde ich gut, gute Games finde ich schlecht. Ihr kennt mich, ich bin weird. Und das Ganze passt zum nächsten Track, den ich euch spielen werde, und zwar aus Hotline Miami 2. Wer die Hotline Miami-Reihe nicht kennen sollte, das ist eine Top-Down-Ansicht Action, ein Top-Down-Ansicht-Action-Game, in dem man einen Random-Guy spielt und sich durch Level durchschlachtet, tatsächlich. Mit Baseballschlägern, Uzi-Maschinengewehre, Messern und so weiter und so fort. Das Ganze hat so ein bisschen was von Rätsel, weil wenn man stirbt, kann man auf einen Knopf drücken und dann wird die Zeit zurückgespult und man fängt wieder von vorne an. Also kann man sich im Prinzip durchsterben, solange bis man es tatsächlich geschafft hat, mit Glück. Oder halt mit Können. Der Soundtrack zu dem Ding ist weird. Sehr, sehr strange. Auf der einen Seite ist er sehr hart, was elektronische Musik angeht, aber das Main-Theme, das Menü-Theme, was ich euch jetzt spielen werde, ist übrigens komponiert von The Green Kingdom. The Green Kingdom ist ein Kerl, der unglaublich geniale, geile Electronic Dance Music macht. Und dieses Teil ist ruhig. Es ist komplett ruhig. Es ist komplett ruhig. Fängt schön leise an und wird dann immer ein bisschen höher, ein bisschen stärker. Man kann es beschreiben mit die Ruhe vor dem Sturm oder die Ruhe nach dem Sturm. Ich empfehle euch, spielt Hotline Miami oder schaut euch ein Video zur Zusammenfassung der Story an. Danach versteht man auch diesen Song besser. Er ist großartig. Ich finde ihn fantastisch. Wie gesagt, von The Green Kingdom spiele ich euch jetzt das Main Theme aus Hotline Miami 2 Untitled. Thank you. VR-Games sind schon irgendwie cool. Also ich mag VR-Games. Ich bin einer der Glücklichen, der hat keine Motion Sickness oder bekommt keine Motion Sickness. Das heißt, ich kann dieses Ding stundenlang anhaben, Gott sei Dank. VR ist cool, nur VR ist halt leider immer noch nicht massentauglich, weil die Scheißbrillen einfach zu teuer sind. Aber wenn man VR hat, kann man so geile Spiele spielen wie I Accept You to Die. Ein Spionagesimulator, kann man tatsächlich sagen, indem man verschiedene Aufgaben erledigen muss, um einfach nicht zu sterben. Und zwar richtig schön à la James Bond-mäßig. Es ist ein sehr, sehr witziges Ding. Es ist sehr, sehr cool gemacht. Und der Main-Theme-Song ist absolut genial, typisch James Bond-mäßig. Er ist richtig cool. Er ist geschrieben und performt von Bonnie Bogovic. Und ist ein saugeiles Ding, was ich euch nicht vorenthalten will. Wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, ein VR-Headset aufzuprobieren oder euch VR zu holen, dann holt euch auf jeden Fall I Accept You to Die. Viel Spaß. You got away again. You must think you're so clever. I promise you, agent, can't escape me forever. We're playing a game, you take from me, I take from you. But every game ends, and when this one is through, I expect you to die. The best of the best, you'll die. I expect you to I expect you to die. When you finally see the worst side of me, we'll finally be eye to eye. I expect you to die. That voice in your ear, they've no chance to save you. A mere puppeteer, they only enslave. You're a piece on a board, I bet with my wealth, my armies and dreams. Your every success unveils still greater schemes. A lake full of acid, a drill from the sky. If you try to fight me, we'll watch your hopes die. Lasers and saw blades with sharks on standby. You're right where I want you, and this is goodbye. I expect you to die. The best of the best to die. I expect you to die. I expect you to die. When you finally see the worst side of me, we'll finally be eye to eye. I expect you to die. I expect you to die. I expect you to die. I expect you to I expect you to die. zur Kategorie Spiele, die ich angespielt habe, aber nie richtig mich reingefuchst habe. Jagged Alliance. Wem das überhaupt nichts sagt, der ist auch vermutlich jünger als ich. Jagged Alliance ist eine rundenbasierte Strategiespielreihe, in dem man sich Mercenaries über einen Laptop anheuert und mit denen in rundenbasierten Schlachten gegen andere Mercenaries kämpft. Und so einen Inselstaat befreit, soweit ich das noch im Kopf habe. Es ist weird. Schwer wie Sau, aber auch irgendwie spaßig. Es hat, glaube ich, so eine Art, ich weiß nicht sogar, dieser Engine ist von Fallout 2. Es sieht ein bisschen so aus wie Fallout 2. Es ist sehr cool gemacht, von dem, was ich damals gespielt habe. Hat es mir eigentlich gefallen, nur ich war zu jung und zu doof. Und dann habe ich die Hälfte davon nicht kapiert, was ich tun soll. Und bin dann dort gestorben und dann habe ich es in die Ecke gepfeffert und habe es da liegen lassen. Und ich glaube, es liegt immer noch da. aus der heutigen Sicht würde ich vielleicht die neueren Teile spielen, obwohl der zweite Teil eigentlich immer noch seinen Charme hat. In dem Soundtrack spiele ich euch jetzt das Laptop-Theme, was man eine sehr lange Zeit hört, wenn man sich unter anderem die Mercenaries, die Stats vergleicht, und welche man sich anheuert, welche man sich überhaupt leisten kann. Und der Soundtrack produziert übrigens von Kevin Mantai. Viel Vergnügen beim Aussuchen von irgendwelchen Soldaten. Ich liebe Schneelevel. Und das Spiel Kona, welches ein Hybrid aus Point-and-Click-Adventure und Survival-Horror ist, von dem kanadischen Entwicklungsstudios Parabole, hat jede Menge davon, weil es spielt in Kanada. Es ist ein Mystery-Ding, man läuft mit in Ich-Perspektive durch die Gegend, löst Rätsel und hat so einige manchmal Schockmomente. Es kann auch sein, dass mal ein Wolf auftaucht. Man kann dann im Auto durch die Gegend fahren. Ist ein sehr, sehr cooles Krimi-Adventure, kann man sagen. Es macht Spaß. Es gibt einen VR-Modus von, der das Ganze irgendwie noch verstärkt. Auch dieses beengende Gefühl, dass es draußen arschkalt ist. Ist sehr, sehr cool gemacht. Daraus spiele ich euch jetzt aus dem auch sehr, sehr guten Soundtrack, übrigens produziert von Cure Labelle, spiele ich euch jetzt das Main-Theme von Kona. Es ist großartig, ich finde es genial und das ist so ein Indie-Game, den sollte man eine Chance geben, auch wenn es ein Adventure ist, weil Adventures sind cool. So. Thank you. Es gibt Spiele, die kommen raus, werden ganz kurz gespielt und verschwinden danach wieder. Wenn es aber eine Spielereihe ist, von der man sich denkt, davon gab es wirklich so viele Teile, dann ist es schon ein bisschen weird, dass die nicht mehr Werbung gekriegt hat, wie zum Beispiel Lost Planet. Lost Planet war eine ziemlich coole Idee vom ersten Teil her an. Du hast einen Schneeplaneten gehabt, musstest Viecher abknallen und musstest so Wärmedinge einsammeln. Das war ein riesengroßer Eisplanet. War ganz cool gemacht, hatte eine ganz nette 0815-Story aus. War cool, gegen solche Riesenviecher zu kämpfen. War nice gemacht. Der zweite Teil war dann keine Story, dafür Multiplayer pur. Das war Schrott. Und der dritte Teil und somit auch letzte Teil der Reihe war aus irgendeinem Grund Dead Space in Light. Das war sehr, sehr komisch. Das war halb Trucker-Simulation mit du bist ein Typ, der einen Roboter steuert und so Sachen einsammeln muss und halb Planet wird von Monstern überrannt und alles ist wieder voller Schnee, obwohl im zweiten Teil alles aufgetaut ist. Das war alles sehr seltsam. Dennoch, guter Soundtrack. Ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Der Soundtrack wurde produziert von Jack Wall. Und aus dem Lost Planet 3 Soundtrack spiele ich euch jetzt Hoedown Showdown. Erinnert ihr euch eigentlich noch an dieses kleine Indie-Game namens, Moment, ich muss nachschauen, Minecraft? Ich glaube auf Englisch heißt Minecraft. Minecraft ist natürlich ein absolutes Weltphänomen. Es hat sein eigenes Lego, es hat sein eigenes, warum das so kein Theme-Park hat, wundert mich. Leute im Dreck rumbuddeln. Naja, es gibt auf jeden Fall zigtausend Varianten von Minecraft-Spielen, aber das Original Minecraft von damals, zumindest die Alpha, habe ich damals gesuchtet wie bescheuert. Ich mag Minecraft. Ich habe Minecraft schon immer gern gespielt. Ich spiele auch Minecraft heute noch gern. Am liebsten starte ich einen Biome, suche mir irgendwo eine Schneewelt, einen riesengroßen Berg, baue mir dort oben mein Haus und schaue am liebsten über die Landschaft, wenn es schneit, weil ich bin ja so ein großer Schneelevel-Fan. aber aus der Alpha möchte ich euch jetzt von dem Artist C418 das Lied Hackstorm spielen. Und weil es ist so schön ruhig, es passt so schön zu Minecraft und ja, es ist halt Minecraft. Minecraft ist cool. Ich mag Minecraft. Wenn es Spiele gibt, die ich endlich mal beenden sollte, das ist eindeutig Nier Automata. Moment, mir fällt gerade ein, ich habe ja gar kein Mirror's Edge gespielt. Ah, shit, M ist schon vorbei. War man da jetzt? Okay, gut. Freunde, ihr müsst mir vertrauen. Wir drehen die Zeit zurück. Ihr fragt euch, wie ist das möglich? Ein weiser Zauberer hat mir mal die Macht gegeben, dass ich einmal in meinem Leben die Zeit zurückdrehen kann. Und für Mirror's Edge lohnt sich's. Also, 3, 2, Was haben der Komponist Magnus Birgersson und ich gemeinsam? Eigentlich gar nichts, bis auf dass er den Soundtrack von Mirror's Edge produziert hat und ich ihn gern höre. Und auch immer wieder versuche, hier reinzubringen. Und wie immer habe ich es geschafft. Mirror's Edge ist halt einfach großartig. Freunde, spielt Mirror's Edge. Spielt einfach Mirror's Edge. Es tut mir leid, aber spielt Mirror's Edge. Ich versuche euch nochmal zu überreden, indem ich euch nochmal das großartige Menü-Theme, das Introduction-Theme spiele aus dem allerersten Mirror's Edge. Weil es ist einfach großartig. Spielt Mirror's Edge. Wenn es Spiele gibt, die ich endlich mal beenden sollte, dann ist es eindeutig Nier Automata. Ich weiß nie, warum ich es nie beendet habe. Ich glaube, ich habe es einfach aufgehört, wie immer. Es ist ein sehr, sehr geiles Action-Game, ein Action-Rollenspiel tatsächlich. Es ist abgefahren, es ist richtig cool, es gibt zwei Teile. Es gibt Nier Automata und Nier Replikant, aber es gibt auch das originale Nier, damals für die PlayStation 3, das habe ich auch hier. Sind sehr, sehr gute Spiele, geschichtlich sehr gut, kampftechnisch sehr excellent und soundtechnisch grandios. Der Soundtrack wurde produziert hier von Kaichi Okabe. Und daraus spiele ich euch jetzt Isterra Platz. Viel Vergnügen. Wer wollte nicht schon immer mal ein Oktopus sein und eine Familie haben? Mit Menschen und Menschenkindern. Und ja, das klingt weird, aber das war sozusagen der Plot von Octodad Deadly Sketch. Es war ein sehr stranges Game. Es war dieses Game, was eine Zeit lang sehr in war. Diese Spiele, mit wo du jede Taste gebraucht hast, um dich irgendwie zu bewegen. Wie Quorp zum Beispiel, wer das immer noch kennt. Dass das halt so richtig weirde Sachen waren. Du musstest halt was machen. Bei Octodad war das Lustige, jeder konnte einen Tentakel steuern. Mit einem Gamepad, glaube ich, konnte jeder einmal ran und einen Tentakel steuern. Also, es war auf jeden Fall sehr, sehr weird, sehr, sehr strange. Ich hab's gemocht, ich fand's cool durchgespielt, hab ich's nicht, es war einfach zu schwer und zu blöd irgendwann, weil das Spiel nicht so reagiert hat, wie ich wollte. Aber das Soundtrack ist cool. Vor allem das Main Theme. Deswegen spiele ich euch jetzt den Title Screen von Octodad Deadliest Catch, produziert von Seth Parker. Viel Vergnügen. Als Fan von japanischen Rollenspielen oder auch von Persona im Allgemeinen bin ich, glaube ich, dieses Jahr der glücklichste Mensch der Welt. Weil dieses Jahr erschien endlich Persona 3, zwar in der Portable Edition, aber immer in der guten Edition, und Persona 4 für aktuelle Konsolen sowie PC, sowie Switch, sowie einfach alles um Mögliche. Das ist sehr, sehr gut, weil endlich werden diese großartigen Spiele auch von mehreren Leuten gespielt, was wir eigentlich Persona 5 bedanken können. Was übrigens auch nochmal erschienen, unter anderem für die anderen Konsolen bis auf PlayStation und für PC. Ich habe es mir nochmal für die PS5 gekauft, because, why not? ich habe mir natürlich sofort Persona 3 und Persona 4 geholt. Wie gesagt, Persona 3 ist zwar die PSP-Variante, aber dennoch ist es zum allerersten Mal auf Deutsch und es spielt sich großartig und ich liebe dieses Game und ich liebe diesen Soundtrack, der produziert wurde von Shoji Meguro und er ist einfach großartig. Und daraus spiele ich euch jetzt Tranquility. Thank you. Kommen wir zu Spielen, die man vergessen hat. Erinnert sich noch irgendjemand an Quantum Conundrum? Nein? Ja, das kann sein, dass das Spiel ziemlich schnell wieder verschwunden ist, so wie es aufgetaucht ist. Das war eigentlich ein relativ cooles Knobel-Game aus der Ich-Perspektive. So mit Verschiebung von Realität, von Sachen von, Sachen größer machen, indem man die Kamera zur Seite dreht, Sachen klein machen. Ich glaube sogar ein bisschen mit Portal. Man hat es immer mit Portal verglichen, wo ich mir dachte so, warum? Das ist nur ein Rätselgame. Nur bei Portal ein Rätselgame ist das nicht, dass es auch ein Rätselgame sein muss. Auf jeden Fall, ich fand das eigentlich ganz cool. Es war ganz witzig, hatte einen abgefahrenen Humor und hatte auch einen relativ coolen Soundtrack. Der wurde produziert von Chris Bellew und daraus spiele ich euch jetzt Safe and Sound. Ich bin ein riesengroßer Fan von Taktik-Strategiespielen. Wer nicht weiß, was das ist, sollte vielleicht mal in die Richtung von Desperados, Shadow Tactics oder Commandos gucken. Man hatte mal so einzelne Figuren, die man steuert und daraus macht man halt taktische Sachen, wie zum Beispiel ein Ablenken, während die andere Figur dann hinter den anderen K.O. haut, während der dann wiederum einen anderen ablenkt und so weiter und so fort. Es ist cool gemacht, sind gute Geschichten, sind sehr, sehr gute Games. Leider waren die sehr lange verschollen. Dank Mimimi Productions und Shadow Tactics und Desperados 3 wurden sie wieder populär und die machen auch schon Neues, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Aber eins dieser Spiele, was mir sehr, sehr, sehr, sehr am Herzen liegt, ist Robin Hood, die Legende von Sherwood. Es ist halt nur im Robin Hood-Universum und es macht mega viel Spaß. Ich bin es bis heute eines der wohl großartigsten Spiele der Welt. Es ist wunderschön gealtert, finde ich, mit der Grafik. Es sieht immer noch gut aus. Es wurde damals produziert von Spellbound. Spellbound gibt es leider nicht mehr. Aber dennoch, fantastisches Spiel mit einem fantastischen Soundtrack, wo ich leider den Composer nicht rausfinden kann. Wenn es jemand weiß, bitte sagt's mir Bescheid. Auf jeden Fall spiele ich euch jetzt aus dem Robin Hood The Legend of Sherwood Soundtrack Sherwood. Eines der ersten Games, das downloadbare neue Kapitel hatte, war Siege of Avalon. Warum kann sich kein Mensch aus Siege of Avalon erinnern? Weil es verbuggt war wie die Hölle, damals so gut wie noch keiner richtig Internet hatte, um sich die einzelnen neuen Episoden zu kaufen und runterzuladen, und weil es im Prinzip höllisch gefloppt ist. Ich habe es damals gekauft für 1 Euro in irgendeiner Krabbelkiste, hab's gespielt, wollte aus dem Dorf am Anfang rausgehen und wurde direkt geraided von 2 wirklich sehr, sehr nervigen Viechern. Auf jeden Fall ein großartiges Game, kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Gibt's mittlerweile auch eine Steam-Fassung von, ich glaube, die ist gar nicht mal so schlimm verbuggt. Aber auch ein sehr, sehr, sehr, sehr schöner Soundtrack, und daraus spiele ich euch jetzt The Alchemist, produziert von Björn Linney. Thank you. Und wieder einmal kommen wir zur Kategorie seltsame Games, die Herr Stefan eigentlich ziemlich cool findet. Unter anderem ist dies das wohl mit den seltsamsten Namen überhaupt, Turnip Boy Commits Tax Evasion. Es ist ein Action-Adventure? Irgendwie? Es ist sehr, sehr strange. Auf jeden Fall ist es, du bist eine kleine Zwiebel und du musst Steuern zahlen, aber entscheidest dich lieber, alles zu zerreißen, anstatt Steuern zu zahlen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, sehr, sehr lustig. Es ist sehr, sehr memebar. Es ist es hat einen wunderschönen, wunderschönen Soundtrack und einen wunderschönen Credit-Song, den ich euch jetzt vorspielen möchte, welcher produziert wurde von James Courier. Und zwar A Fertile Wood at Heart. Hört euch an. Ich liebe diesen Song. Ich liebe dieses Game. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil, wenn es heißt Turtle Boy Robs a Bank oder so oder irgendwie sowas. Go to bed, Turnip Boy. You've done well. But us, we've gathered here to say farewell until next time. So, you can sing along, or don't. Do you. We won't pay our taxes. We've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion and all his eating plans. We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion and all his eating plans. Some time peeling back those skins and you'll find out soon there are seeds within. We'll sing our hearts out loud, world spinning cause the worst parts past. We're breathing still so we'll fly through the woods. There's violence in history, we're speaking in eclipse. The secret is to try doing good, leave those snails alone. Problems of their own, make your mark, cause time always moves. Don't waste it for a pace, the friends and family make up fertile wood at heart. Fertile wood at heart. Fertile wood at heart. Fertile wood at heart. Fertile wood at heart. You won't pay our taxes. There's layers to the onion and his bureaucratic drills. All the coral, all the fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion and all his needed plans. We won't pay our taxes, we got rent, we got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic drills. All the coral, all the fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion. Taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land to take down Mayor Onion and all his thieving plans. Unter vergessene Games gehört, glaube ich, auch Urban Chaos. Oder Urban Chaos, je nachdem, wenn man es aussprechen möchte. Wenn sich jemand noch daran erinnert, das ist ein Spiel aus dem Jahre 1999, es kam damals raus für Windows und für PlayStation 1. Und man ist eine afroamerikanische Polizistin oder ein weißer Dude mit Schrotflinte, ein Polizist, sobald ich noch weiß, die durch, glaube ich, New York oder ist immer das Rennen und Leute verhaften, verprügeln oder abknallen oder irgendwelche Riots oder so verhindern müssen, soweit ich das noch weiß. Ich habe damals nur die Demo gespielt, bin stundenlang durch die Gegend gelaufen und habe Leute verprügelt. Das weiß ich noch. Das war lustig. Das ging in der deutschen Version übrigens nicht. Die war übrigens geschnitten. Man konnte nur die Bösen hauen und nicht random irgendwelche Zivilisten. Dennoch, stranges Game. Unglaublich komisches Spiel. Der Soundtrack damals wurde produziert von Martin Oliver und der ist auch nach dem Game irgendwie verschwunden. Niemand weiß, wo er ist, oder niemand weiß, was mit ihm passiert ist. Auf jeden Fall hat er das Ding gemacht und ist dann irgendwie verschwunden. Aus diesem Spiel spiele ich euch jetzt den Soundtrack, also den Sound, also den Track Driving Tutorial. Und wenn ihr irgendwo Urban Chaos mal findet, probiert's mal aus. Ist richtig kloppt, das Game. Der RPG Maker XP damals war schon eine geile Sache, oder auch der RPG Maker 2000. Damit konnte man eigene kleine JRPGs erstellen oder auch eigene kleine Witzdinger, wie ich zum Beispiel, die ich damals erstellt habe, bestand eigentlich aus In-Jokes und war Memes, bevor es Memes überhaupt gab. Aber es war ziemlich cool, an dem Ding rumzubauen. Dadurch gab es aber auch unheimlich viele Leute, die ihre eigenen Spiele produziert haben. Damals auf einer leider schon verstorbenen Spielezeitschrift namens Bravo Screen Fun gab es jeden Monat die besten RPG Maker Games. Unter anderem, was da auch dabei war, war Vampire's Dawn. Vampire's Dawn ist ein klassisches, wunderschönes Rollenspiel, in dem man einen ganz normalen Typen spielt, der am Anfang zu einem Vampir gemacht wird. Und so muss man sich halt durch die Welt sozusagen durchkämpfen. Sehr, sehr geil gemacht. Der zweite Teil, der damals rauskam, war so gut, weil du deine eigene Armee unter anderem aufbauen konntest. Es sah wunderschön aus. Es war sehr, sehr, es hat sich sehr, sehr geil gespielt und hatte Unmengen von Spaß damit. Ich glaube, ich habe den zweiten sogar durch, soweit jeder weiß. Und dann irgendwann kam urplötzlich Teil 3. Und Teil 3 kam unter anderem auch für Steam, was ich sehr, sehr cool finde. Soweit ich noch weiß, kann man den ersten und zweiten Teil immer noch kostenlos herunterladen und den dritten Teil gibt es mittlerweile auf Steam. Kann man also auch spielen und man kann sich auch auf der offiziellen Seite vampirestorm.de den Soundtrack anhören, der, soweit ich weiß, auch gemacht wurde vom selben Typen, der die Spiele gemacht hat, und zwar Alexander Malex Koch. Sind fantastische Games, fantastischer Soundtrack, kann ich nur empfehlen. Und daraus, aus dem dritten Teil dieser großartigen Spielereihe, spiele ich euch jetzt einfach das Main Theme. Viel Vergnügen. Ihr wisst, ich mag schlechte Games. Ihr wisst, ich mag Games, die schlecht bewertet wurden, wo ich mir dann angucken muss mit meinem kritischen Auge, dann sage, das war eigentlich ganz okay. Wie zum Beispiel Werewolf the Apocalypse. Es ist schlecht. Es ist buggy. Es ist hässlich. Es macht unglaublich viel Spaß, sich als Werwolf zu verwandeln und Leute niederzumetzeln, wie bekloppt. Es hat die Möglichkeit, in Gesprächen Folgendes zu antworten. Was meinst du? Und fuck him. Verwandle dich als Werwolf und bring alle um. Möglichkeit. Großartig. Es ist dumm ohne Ende, aber es macht Spaß, weil es so dumm ist. Es ist ein B-Movie zum Mitspielen. Es ist fantastisch. Ich liebe es. Ich finde es großartig. Und es hat sich tatsächlich gelohnt, die, keine Ahnung, 10 Euro oder so dafür mal auszugeben. Das einfach mal auszuprobieren. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so lange ist vor allem. Es ist wirklich cool. Also, gebt dem Spiel eine Chance. Es ist dumm. Mehr erwartet man davon nicht. Es ist einfach nur ein dummes Spiel aus der PlayStation 3 Zeitalter, was sich ins heutige Zeitalter irgendwie verlaufen hat. Dennoch, saugutes Ding, kann ich nur empfehlen. Und daraus spiele ich euch jetzt Raupatu von Alien Weaponry. Ein geiler Song zu einem einfach nur bescheuert guten Spiel. Stories und und gute JRPGs und ihr mögt riesengroße Roboter, in denen man sich reinsetzen kann, wie Gundams zum Beispiel, aber findet, dass da irgendwie nichts Besonderes dabei rumkommt, zum Beispiel mit Rollenspielen und so weiter, ich empfehle euch das PlayStation 1 Spiel Xenogears. Ein wahnsinnig gutes Game. Voller tragischer Momente, voller unglaublich krasser Momente, voller Fighting und gestopft mit einem großartigen Soundtrack von Yasunori Mitsuda, aus dem ich euch jetzt spiele, Dark Daybreak. Leute, spielt dieses Game. Es ist fantastisch. Es ist großartig. Ich kann es nur empfehlen. Wie ihr mich alle kennt, wisst ihr, ich liebe Adventure Games. Adventure Games sind für mich, ach ja, gute Geschichten, die man einfach mitspielen kann und deswegen liebe ich sie einfach. Ich habe damals abartig viele Adventures gespielt. Eins der, die mir sehr, sehr im Gedächtnis geblieben sind, ist Yesterday. Sagen wir es mal so, stellt euch vor, ihr könnt nicht sterben, aber jedes Mal, wenn ihr sterbt, verliert ihr euer Gedächtnis. Das heißt, ihr seid unsterblich, verliert aber euer Gedächtnis jedes Mal, wenn ihr sterbt. Das ist ein sehr, sehr interessantes Game. Sehr, sehr cool gemacht. Das ist von den Pendello Studios, die unter anderem auch die Runaway Games gemacht haben. Es gibt zwei Teile. Es gibt das Spiel Yesterday und Yesterday Origins, der danach erschien. Kann ich beide nur empfehlen. Sind rätseltechnisch, es geht storytechnisch, sind sie absolut vollkommen okay. Musiktechnisch sind sie sehr, sehr gut. Die Musik hier wurde produziert zum Beispiel von Yesterday Origins von Juan Miguel Martin. Und daraus spiele ich euch jetzt The Son of the Duke Must Die. Großartiges Game, kann ich nur empfehlen. Gibt es übrigens auch für Konsole, den Yesterday Origins. Schluss dieses Podcasts möchte ich euch ein winzig kleines Spiel vorstellen, das ich dann nenne, Zone of the Enders, was produziert wurde von Konami und unter anderem auch vom guten, mittlerweile meines Erachtens verrückt gewordenen Hideo Kojima. Es ist ein Mech-Action-Kampf-Game, soweit ich noch weiß. Es ist sehr, sehr witzig gewesen. Ich glaube ich, zwei Teile von. Und ich glaube, es hat sich damals nur so gut verkauft, der erste Teil, weil eine Demo-Disc dabei war für Metal Gear Solid 2. Was auch kein schlechtes Game ist. Ja, also ich habe damals, so noch die erste habe ich damals gespielt. Die PlayStation 2-Fassung, damals auch die PlayStation 3-Fassung, weil es dann auch noch eine Remake-Fassung gab mit einer Demo zu Metal Gear Solid Revengeance, soweit ich weiß. Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig gemacht. Der Soundtrack unter anderem ist produziert von Yuji Shinkawa und Nobu Yoshi Nishimura. Sehr, sehr geiles Ding. Und daraus spiele ich euch jetzt zuletzt Leo Stenberg Breakout. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.